Aber wieso eine ganze Woche Urlaub? Natürlich Urlaub. Wie denn sonst? Dafür bekommt man keine Freistellung für die Jagd. Aber gleich eine ganze Woche? Ja, es kann doch sein, dass wir nächtelang warten, bis uns ein Tier vors Gewehr läuft. Verstehe das nicht. Deine Tochter ist Vegetarierin und du... Ja und, was hat das jetzt mit mir zu tun? Weiß ich auch nicht. Aber ich verstehe nicht, was du willst. Jagen. So ist er halt, der Mann. Und im Grunde will er stets nur eines. Jagen. Doch während er früher dem Mammut hinterhergejagt ist, dem Büffel, dem Reh oder zumindest dem Hasen, jagt er heute dem Erfolg nach. Ist auf der Suche nach Abenteuern, wetzt einem Ball hinterher, ersetzt Körperkraft und Schnelligkeit durch Pferdestärken und sitzt in Wahrheit doch, statt durch die Savanne oder die Wälder zu streifen, die meiste Zeit des Tages im Büro. Kein Wunder also, dass mitunter die zivilisatorischen Schranken fallen und es ihn, den Mann, zu seinen Ursprüngen drängt. Zu einem Hörspielstudio, das jahreszeitbedingt ganz dem männlichen Jagdtrieb gewidmet ist, begrüßt sie Peter Klein. Der Held, für den Fall, dass diese Bezeichnung überhaupt zutrifft, jedenfalls der Held unserer Geschichte ist natürlich an sich gar kein Jäger. Eigentlich ist er ein Großstadtmensch, schlimmer noch ein Stubenhocker, ein Mann in der Krise. Aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt wird das Leben in die Hand genommen, jetzt bekommt es die richtige Richtung. Er hat bereits Waldhorn geübt. Er hat sich eingelesen, Lexika studiert und sich Gedanken gemacht. Auch mit seiner Frau hat er gesprochen. Er wird auf die Jagd gehen. Er wird zielen, schießen, treffen, Beute machen. Ein richtiger Mann wird er sein. Auf dem Hochstand, nachts, bei Vollmond. Steffen Thiemann, 1966 in der ehemaligen DDR geboren, verfügt über etwas, das nicht allgegenwärtig ist in der deutschsprachigen Literatur. Er verfügt über Humor. Auch im nun folgenden Hörspiel geht es zwar um ernste und existenzielle Fragen, wobei eine gehörige Portion Unernst den Ernst natürlich erst erträglich macht. Also rauf auf den Hochstand und Weidmanns Heil. Was wollen Sie denn damit? Naja, ein Jagdhorn. Da sehe ich, dass das ein Jagdhorn ist. Wollen Sie mal hören? Können Sie gleich hier lassen. Aber ich habe extra geübt. Wollen Sie damit den Wald leer fegen? Ist doch keine Treibjagd. Hochstand von Steffen Thiemann. Ich hatte mich hineingeschlichen, wie ein Dieb, Räuber, Wilderer. Niemand sollte mein Kommen bemerken. Jetzt bin ich hier im Wald. Dunkel. Nacht. Nur der Mond, die alte Fratze, lächelt. Still. Unüberhörbar, verdammt still. Ein idealer Platz, ich werde ihn nicht mehr aufgeben. Diese Stille. Ich spüre ihre Gravitation, wie sie mich anzieht, mich aufsaugt, absorbiert. Diese Kraft. Ich kann ihrer Anziehung nicht widerstehen. Ich will ihr nicht widerstehen. Ich lasse mich fallen. Sie zerreißt mich. Ich leiste keinen Widerstand. Ich werde in ihr verschwinden, mich darin auflösen. Ganz geräuschlos. Im eigenen Loch auflösen. Völlig. Eins sein. Still sein. Spurlos. Kein Zeichen, keine Nachricht, nichts. Nur der Mond. Und ich. Ich und der Mond. Den Mond haben die Deutschen erfunden, sagt ein russisches Sprichwort. Ich spüre das Eisen kalt. Schuss zu, bin ich bereit! Der Hirsch doch rührte, schlägt die Zeit! Denn es kann keine Gnade geben! Ich will der Freudenjagd erleben! So streck ich ihn mit einem Schuss! Zerreißt das Herz, zerfetzt die Brust! Zum Jagen auf den Hallalin! Es dröhnt das Horn, das Wild, es flieht! Zum Hallalira setzt davon, ich streck es nieder, keinen Kommen! Und preise froh der Freudenjagd! Auf Wald und Wiese unverzagt! Ob Hirsch, ob Eberhard, Reh! Und Sturm, Sonne, Hagel, Schnee! Und Tag und Nacht ist einerlei! Hier auf der Jagd fühl ich mich frei! Die Freuden der Jagd. Scheiße! Oh, so eine verdammte Scheiße! Auf der Fahrt in den Wald brachte ich das erste Wild zur Strecke. Blödes Vieh! Hast du keine Augen im Kopf? Bist du nachtblind? Warum passiert mir das immer? Wieso glotzt ihr mich so an? Um mich herum stand das Wild. Starrte abwechselnd auf das an meiner Kühlerhaube klebende Fleisch, dann auf mich. Schweigend. Blöd. Der Blick ahnungslos, wie Tiere so gucken. Wann kapiert ihr das endlich? Das hier ist eine Straße. Das ist ein Auto, das hat Vorfahrt, immer. Weil es schneller ist. Kapiert ihr das nicht? Ihr seid zu langsam. Habt ihr keinen Instinkt? Keinen Selbsterhaltungstrieb? Ihr müsst aufpassen, nicht ich. Ach, wie blöd seid ihr denn? Jetzt guckt euch doch mal den Mist an. Alles dreckig und verbeult. Und der Scheinwerfer ist auch im Arsch. Ich hasse Tiere. Ich hasse Tiere nicht. Ich mag sie nicht. Sie sind mir unangenehm. Unberechenbar. Man weiß nicht, wie sie ticken. Hunde. Man will einfach nur an ihnen vorbeigehen, aber sie spüren das. Sie kläffen mich an, immer. Deine eigene Unsicherheit macht sie unsicher. Deshalb bellen sie dich an, verstehst du? Es ist mir egal, warum. Sollen einfach mal ihr Maul halten. Ich hätte kein Problem damit, einen Hund zu essen. Ich esse jedes Tier, wenn es gut zubereitet ist. Immer noch standen die Viecher um mich und das Auto herum. Los, verschwindet! Haut endlich ab, worauf wartet ihr noch? Sie rührten sich nicht, wie angewurzelt. So eine degenerierte Scheiße. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Hier gehen alle Männer jagen. Irgendwann kommen sie nicht mehr zurück. Einfach so. Man findet von ihnen nichts. Keine Spur. Anfangs hat man noch nach ihnen gesucht. Die Jäger, die Polizei. Alle waren in Aufregung versetzt. Tage, Nächte lang, wenn wieder ein Jäger verschwunden war. Spurlos. Ohne ein Zeichen eines Kampfes. Ein umgeknickter Ast, ein verlorener Zahn, ein ausgerissenes Stück Haut, eine weggeworfene Zigarettenkippe, irgend sowas. Nie wurde was gefunden. Nur in den Träumen kommen die Männer zurück. Eine Scheibe zerbürst. Mitten in der Nacht springt ein Wesen, halb Tier, halb Mensch, in das Schlafzimmer der Frau und macht sich über sie her. Und aus der tierischen Fratze zeichnet sich deutlich das Gesicht des verschwundenen Jägers. Aber die Träume lassen nach. Irgendwann kommen auch die Träume nicht mehr. Früher erzählten sich die Leute, es wären die Russen, die die Jäger zur Strecke bringen. Aber die Russen sind schon lange weg. Manche behaupten zwar, es gäbe noch welche in den Wäldern, wo sie ihr eigenes Leben führen würden, aber das ist Unsinn. Man hat seit Jahren keinen Russen mehr gesehen. Früher waren die Russen hier überall. Hausten im Wald, spielten Krieg. Manchmal kamen die Offiziere aus den Kasernen raus, betranken sich im Dorf mit dem Bürgermeister und seinen Genossen, sangen Lieder, die keiner verstand und zu denen alle Männer heulten, bevor sie wieder verschwanden und die ganze Nacht hindurch auf unsichtbare Ziele schossen. Von den einfachen Soldaten hat man nur selten welche gesehen. Die hießen alle Iwan, trugen einen roten Stern auf der Stirn und murmelten Gedichte von Puschkin, während sie hinterm Dorfkonsum onanierten. Mein Mann ist auch verschwunden. Schon lange. Das Kind fragt nicht mehr nach ihm. Irgendwann wird auch mein Junge auf die Jagd gehen. Ich kann das nicht verhindern. Das ist so. Der Wald ruht still und friedlich. Wer kennt sich in ihm noch aus? Es weht ein starker Odem. Ich finde nicht mehr hinaus. Ich glaubte ihr nichts. Kein Wort von dem, was sie mir erzählte. Sie nickte nur, als ich es ihr sagte. Ich glaube es auch nicht. Aber sowas erzählen die Leute. Der Jäger hatte mir gesagt, dass ich ihm folgen sollte. Immer meinem Schritt nach. Und achten Sie drauf, dass Sie keine Äste zerlatschen. Das Knacken der Äste unter unseren Schritten würde die Stille des Waldes zerreißen. Das Wild aufschrecken. Wahrscheinlich, so sagte er. Wahrscheinlich haben die uns sowieso längst bemerkt. Wir würden eine unbestimmte Zeit die Nacht hindurch warten müssen. Ohne dass etwas passierte. Schweigend. Wortlos. Einfach so. Warten. Eine Nacht oder zwei Nächte oder länger, weiß man nicht, weiß man nie. So lange, bis die Tiere endlich vergessen haben, dass in ihre Wir eingedrungen wurde. Und sie arglos ihre Wege fortsetzten, von denen ihre Spuren nur denen eine Ahnung gaben, die sie lesen können. Das seitenlange Lesen von Spuren hatte mich immer schon beeindruckt und meine Geduld als Leser ständig neu herausgefordert. Wenn in den Spuren, die im Gras der Prärie zurückblieben, ganze Geschichten abzulesen waren darüber, wer, wann, woher gekommen war und welchen Weg dieser eingeschlagen hatte und wem er begegnet war auf seinem Weg. Und wie die sich Begegnenden sich zueinander verhalten hätten, bevor ihre Wege sich wieder trennten. Es gab nichts, was ich für einen geübten Leser aus einem Fußabdruck nicht herauslesen ließ. Es war mehr als ein Handwerk, das man lernen konnte, wie das Alphabet einer Schrift. Es war eine Kunst. Eingebung. Fantasie und Intuition ließen die Spuren zu Geschichten werden, bevor sie verwischt vom Wetter, dem Wind, der Zeit verschwanden. Hier waren sie. Er deutete auf eine zerwühlte Stelle im Boden vor uns. Löcher, dunkle Krater aufgeworfener Erde. Hier suhlen sie sich rum. Eine verwaiste Wellnesslichtung. Eine Horde muss hier gewesen sein. Noch nicht lange her. Die ganze Sippe. Riesenschweinerei. Jetzt war nichts von ihnen zu sehen. Nichts zu hören, nichts zu spüren. Der Wald ruht still und friedlich. Nur Wind. Odem. Wer kennt sich in ihm noch aus? Der Wind trug unseren Geruch, die Witterung, über das dunkle Unterholz. Signalisierte sensible Nasen, dass hier etwas Fremdes, allzu Menschliches in der Luft lag. Jäger ihrem Trieb nachgingen, Beute machen. Die Freuden der Jagd. Kann man eigentlich den Geruch eines Jägers von dem eines Wanderers unterscheiden? Na klar, was für eine Frage. Sie riechen nach Stadt. An den Geruch des Jägers hat sich's gewöhnt, das Wild. Vertrauter Geruch, ja? Jäger und Gejagter, man kann sich einfach riechen. Aber so ein Stadtmenschgeruch ist wie eine wandernde Stinkbombe im Wald. Sowas geht hier nicht spurlos durch. Überall hinterlassen wir Spuren, auch ohne Äste zu zertreten. Und es ist längst nicht mehr ausgemacht, ob die Navigationssysteme der Satelliten unseren Spuren folgen oder ob wir uns einfach nur in den Spurrinnen bewegen, die für uns ausgebreitet sind. Und wir mit unseren Spuren nur in den Spuren anderer Spuren verschwinden, die wir für unsere eigenen Spuren halten, ohne die Spur einer Ahnung, wohin wir uns eigentlich bewegen und was wir mit unseren Spuren zurücklassen. Und ob es nicht zunehmend eine wirklich viel schwierigere Übung der Kunst ist, einfach keine Spuren mehr zu hinterlassen, sondern vielmehr spurlos zu sein, angesichts der Spuren, die wir ständig zurücklassen und die auf nichts verweisen als auf uns selbst und unser Herumirren in den eigenen Spuren, weil wir angesichts des Ausmaßes an uns sich anbietenden Spuren längst verlernt haben, die Spuren zu lesen und vor allem unterscheiden zu können, welche der Spuren die entscheidenden sind. Und uns nicht in Spuren zu verlieren, die nirgendwo hinführen, sondern in denen wir wirklich spurlos bleiben, je mehr wir uns darin ausbreiten. Manchmal habe ich keine Spur, eine Ahnung, in welcher Spur ich mich gerade bewege. Auf die Jagd geht man immer mit leeren Magen, immer hungrig. Mit vollen Magen machst du keine Beute. Das spürt das Wild, dass du satt bist. Satt bringst du nichts zur Strecke. Man könne, erklärte er, als wir immer weiter in den Wald hineingingen und er dabei vergessen zu haben schien, dass er mich aufgefordert hatte, still zu sein, Man könne sich in jedem Wald verirren. Tatsache. Ist mir schon passiert. Der Wald war plötzlich voller Bäume. Ich fand einfach nie mehr raus. Und dieses Gefühl des Verirrens im Wald erklärte er nun, während wir weitergingen und er dabei immer wieder die Äste unter seinem Schritt zerknacken ließ. Dieses Gefühl... Ist wie wenn du absaufen tust. Versicherte er mir, der ich selbst noch nie ertrunken war und mich auch in keinem Wald verlaufen hatte, sondern lediglich mit einer Zahnwurzelresektion bei nachlassender Betäubung als existenzieller Erfahrung dienen konnte... Und ihm also schweigend folgte und mir immer noch Mühe gab, obwohl es längst sinnlos schien, keine Äste zu zertreten. Dieses Gefühl, ja, das ist wie ein Schock. Plötzlich kapierst du von einem Moment zum anderen, dass du dir verlaufen hast. Das ist so krass. So ein... Urszenario. Ja, Mann, verstehst du? Angst. Scheißende Angst. Eine Angst, die ist in dir drin. Immer abrufbar, ganz körperlich. Plötzlich löst sich in den Genen der Verkrustung und der Botenstoff pumpt sich dir durch jede Faser deines Körpers. Durch dein Hirn, dein Darm, quillt aus allen Poren. Voll die scheißende Angst, Mann. Überall Wald, nichts als Bäume. Du beginnst zu rennen und weißt doch, dass du stehen bleibst und nachdenkst, dich orientieren musst. Aber du rennst einfach los. Total bekloppt. Von der eigenen Angst getrieben rennst du immer tiefer in das hinein, wovor du dich fürchtest. Der Jäger vor mir war ein Träumer, der nicht dachte, sondern denken wollte, er könne in einen Wald hineingehen und sich verlaufen. Vielleicht gibt es solche Wälder. In Kanada oder Sibirien oder bei Google Earth, keine Ahnung. Vielleicht wächst in uns wirklich etwas nach. Vielleicht haust in jedem von uns ein Waldgeist, der uns vor dem Betreten eines Waldes Respekt einzuflößen versucht. Ein lächerlicher Gnom, der mit seinem Beschwörungsgezeter einem Navigationssystem ein Schnippchen schlagen will. So fangen alle Märchen an. Die Kinder werden in den Wald geschickt, wo sie spurlos verschwinden. Dann kommt der Jäger und holt sie wieder raus. Oder sie schicken gleich einen Prinzen. Ich kann mich an kein Märchen mehr erinnern. Als die Märchen aufgeschrieben wurden, begann ihr langsames Sterben. Lange schon vor dem Kino. Die Schrift hat die Märchen entzaubert. Aber Großmutter... Warum hast du so große Füße, damit ich mich nicht verlaufen kann? Ich verlaufe mich ständig. Überall Wald, ich komme da einfach nicht raus. Ich glaube nicht an Märchen. Neulich sagte mein Bruder zu mir, und er sagte es wirklich nur ganz nebenbei, mehr zu sich selbst. Wir haben alles richtig gemacht, sagte er, mit fast 50 Jahren. So ein Satz. Wir haben alles richtig gemacht. Wahnsinn. Arbeit, Haus, Auto... Altersvorsorge, Kinder und sogar die Frau. Wir haben alles richtig gemacht. Mein Bruder gehört zu den Leuten, die ich nie kennengelernt hätte, wenn er nicht mein Bruder wäre. Ich habe meinen Bruder immer verleugnet, ihn nie einer Freundin von mir vorgestellt. So eine Beziehung ist schließlich kompliziert genug, auch wenn man keinen Bruder hat, der immer alles richtig macht und von sich selbst so beeindruckt ist, dass er keine Sekunde einen Zweifel aufkommen lässt. Zweifel. Das Wort gehört gar nicht in seinen Sprachgebrauch. Da ist er. Wir hatten uns nicht verirrt. Trotzdem war ich froh, als wir den Hochstand erreichten. Bei Vollmond. Bei Vollmond, hatte er am Telefon gesagt. Wie bei Vollmond. Ja, sonst sehen wir nichts. Wir müssen bei Vollmond auf die Jagd. Klar. Nachts ist es dunkel. Und mit einer Lampe im Wald nach Tieren suchen, erschien selbst mir wenig erfolgversprechend. Idiotisch die Vorstellung, dass ein Jäger auf einem Hochstand saß... und mit einer Rundumleuchte den Wald nach Wild absuchte. Ein Hochstand ist kein Leuchtturm. Immer wieder schoben sich am Nachthimmel Wolken vor den Mond. Jetzt saß ich neben dem Jäger auf dem Hochstand. Es war dunkel. Aber nicht so dunkel, dass man nichts erkennen konnte. Anders dunkel. Man blickt wie durch einen Schleier. Eine ölig verschmierte Linse vor den Augen. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Wenige und erkannten immer mehr. Es gab nichts zu erkennen. Der Wald ist ein Wald. Still. Dunkel. Das ist alles. Keine verirrten Kinder unterwegs, keine Russen im Unterholz, alles Märchen. In der Ferne ein Motorengeräusch. Kein Licht. Nur das Geräusch des Fahrzeugs. Irgendwohin verschwand es, in die Stille der Nacht. Wer jetzt noch unterwegs ist, hat vielleicht ein Ziel. Vielleicht auch keins. Willst du einen Schluck? Wärmt von innen. Danke. War gefressen? Hast du dich verschluckt? Nee, ist schon in Ordnung. Hab nur vergessen, vorher dran zu riechen. Die Tiere beobachteten uns aus sicherem Abstand, wie wir hier saßen und darauf warteten, dass sie endlich aus der schützenden Dunkelheit heraustraten, in die lichte Stelle im Wald, an deren Rand wir auf erhöhtem Posten saßen, um sie zu erlegen, niederzustrecken, abzuknallen, zu töten, wegzumetzeln, auszulöschen, zu killen. Mit einem gezielten Schuss an die richtige Stelle. Das Tier würde gar nicht merken, dass es tödlich getroffen war. Wenn der Schuss nur sauber sein Ziel traf. Darauf kommt es an. Das ist die ganze Kunst. Eine ruhige Hand, ein ruhiges Auge. Der tödliche Schmerz kurz, für den Bruchteil einer Sekunde fast schmerzlos. Sauberes Handwerk, Flurbereinigung. Eine Überlebenstechnik, uralt, die älteste vielleicht. Ein Urtrieb, etwas, das jeder in sich spürt, jeder Mann zumindest, einen Funken davon. Jäger sein, wild erlegen. Zum Jagen auf den Hallalin! Es dröhnt das Horn, das Wildes flieht! Zum Hallalin, rasest davon, ich tränke es nieder, keinen komm! Und preise froh der Freude, ja! Wald und Wiese unverzagt. Jagd kann dem Liebhaber derselben auf verschiedene Art Gefahr bringen, wenn er die gehörige Vorsicht aus den Augen setzt. Das Schießgewehr kann durch einen unglücklichen Zufall unwillkürlich losgehen und Menschen töten oder verletzen. Oder beim Zielen und Losdrücken können Menschen unvermutet in die Schusslinie kommen, welche der Jäger in seinem Eifer nicht bemerkt. Oder Wilddiebe können auf den Jäger schießen. Oder im Kampfe mit wütenden Tieren, zum Beispiel mit wilden Schweinen, kann der Jäger unterliegen. Oder durch zu starke Erhitzung und Erkältung, besonders bei schlechtem Wetter, kann seine Gesundheit Schaden leiden. Konversationslexikon für alle Stände, Leipzig und Stuttgart, 1834. Man darf nicht darauf warten, dass einem was vors Gewehr läuft. Das spüren die Tiere. Manchmal gehe ich einfach los. Raus in den Wald. Einfach so. Ich muss das. Ist wie ein Fieber, ein Trieb. Wie Angeln. Angelst du? Ich? Nee. So stelle ich mir Angeln immer vor. Man sitzt, starrt vor sich hin, denkt an die Arbeit, denkt an das Geld, denkt an die Frau. Denkt an alles, was man nicht hat. Oder denkt an alles, was man hat und was man nicht los wird, so sehr man auch darüber nachdenkt. Und wenn man vergessen hat, warum man hier ist, dann, zack, beißen sie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls sitzt man nicht untätig rum, man sitzt tätig rum. Man sitzt untätig rum, um ein Täter zu werden. Kein untätiger Untäter zu sein. Mein Bruder ist auch ein Angler. Natürlich nicht so ein Loser wie die verschissenen Typen, die in jeder Jauchegrube mit Katzenfutter Fische ködern. Einmal nahm er mich mit. Das machen wir, hat er gesagt. Norwegen. Ich konnte nicht Nein sagen. Niemand kann das, wenn mein Bruder was beschlossen hat. Ich fuhr also mit seinen Kumpels und ihren Frauen hoch in irgendeinen Fjord. Die Kleinbusse vollgeknallt bis unter die Decke mit Tiefkühlboxen. Norwegen. Irre Landschaft. Aufs Boot konnte ich nicht mit, das heißt einmal schon. Hab leider alles vollgekotzt. Ich blieb dann mit den Frauen im Haus eine Woche. Alles stank nach Fisch. Die Zigaretten, das Frühstück, die Unterwäsche, die Haare, die Finger, das Bett, einfach alles. Uns wurden ständig Kisten mit halbtoten Fischen reingereicht. Norwegen. Eine endlose Woche lang habe ich Fische auseinandergenommen und haltbar verpackt. Mein Bruder war richtig stolz auf uns Frauen. Näher gekommen ist er mir dadurch auch nicht. Egal. Wenn es jetzt zu schiffen anfängt, können wir gehen, Dreckwetter. Es fing nicht an zu regnen. Seit Tagen schon fing es nicht damit an. Obwohl es seit Tagen so aussah, als würde es jeden Moment beginnen und ich bereits überlegt hatte, umzukehren, ihm abzusagen. Aber ich war mit ihm verabredet und endlich unterwegs schien es mir idiotisch, alles war besprochen. Ich wollte nicht umkehren, jetzt, endlich auf dem Weg. Ich wollte auf die Jagd. Was machst du hier? Bist ja schon zu Hause. Ja, ich klingel ja auch schon seit einer halben Stunde an der Tür. Hab ich nicht gehört. Ina sah mich unglaublich an, als ich ihr mein Vorhaben gestand. Nein, es war kein Geständnis, es war eine Ansage. Ich gehe jagen. Sie sah mich an, als verstünde sie mich nicht. Ich gehe jagen. Jagen? Ja, jagen. Ja? Ja. Aha. Ja. Jagen. Genau. Das hast du auch nie gemacht. Ja und, was willst du mir damit sagen? Wie, was ich damit sagen will? Naja. Nichts. Ach so. Ich wundere mich nur, ist ja wohl nicht überraschend, oder? Nein, allerdings. Na also. Da ist doch nichts Besonderes dabei. Hab ich das gesagt? Andere Männer in meinem Alter kaufen sich ein Motorrad, ich gehe jagen. Ach so, verstehe. Frank, du kennst doch Frank. Welcher Frank? Na, mein Chef, der Schwabe. Was ist mit dem? Kommt er mit? Bist du jetzt sein Juniorpartner? Der Typ verschwindet jedes Jahr für mehrere Wochen im Himalaya. Einfach so, weißt du warum? Keine Ahnung, Sherpas jagen. Nur um mit einem blöden Gleitschirm von den Bergen runterzuspringen. Also ich weiß nicht, was du mir damit erzählen willst. Wünschst du dir jetzt auch einen Gleitschirm? Und all die Leute in unserem Alter, die nochmal eine neue Familie gründen, mit neuen Kindern, neuem Glück, das ist völlig normal. Ich will nur auf die Jagd. Was ist daran ungewöhnlich? Du möchtest ein Kind? Deshalb gehst du auf die Jagd, weil dir eine richtige Familie fehlt? Du willst mich nicht verstehen. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Aber du akzeptierst es nicht. Dass du ein Kind möchtest, eine Familie? Ich habe zwei Kinder. Aber du möchtest eine Familie, ja, eine richtige Familie, nicht sowas, sowas. Niemand will hier eine richtige Familie, ich will auch kein Kind. Meine Kinder wollten mich noch nie als Vater, das ist total in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Worum geht es hier eigentlich? Es geht nur um dich, wie immer. Ich habe nicht viele Hobbys. Eigentlich gar keins. Ich treibe keinen Sport. Ich war noch nicht einmal in meinem Leben irgendwann einmal segeln. Ich gehe auch nicht am Wochenende ins Stadion zu Heimspielen. Von Auswärtsspielen ganz zu schweigen. Ich tue eigentlich nichts. Nichts, was zu erwähnen wäre. Keine besonderen Neigungen. Fast beschämt es mich, wenn ich nachts nochmal rausgehe, nur um mir noch einmal Zigaretten zu holen und von einem Nachbarn auf der Straße darauf angesprochen werde, ob ich um die Häuser ziehe. Vielleicht war es das, dass ich all die Jahre nie das Verlangen spürte, mal um die Häuser zu ziehen, was sie jetzt irritierte. Aber sonst alles in Ordnung. Klar, was soll nicht in Ordnung sein? Ich will auf die Jagd, mehr nicht. Das habe ich verstanden. Ja, aber du verstehst es nicht. Gibt es etwas zu verstehen, was ich verstehen müsste, dann erklär es mir bitte. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich sagen würde, ich ziehe für eine Woche zu einer anderen Frau. Eine Woche? Ja, oder länger. Eine Woche? Nee, ist doch egal, wie lange. Eine Woche lang willst du jagen? Ja, was ist denn eine Woche? Was machst du für ein Theater? Ich? Ja, ich ziehe doch nicht in den Krieg oder sowas. Ich habe nicht meine Waffe dabei. Ach, du willst so bloß anjagen, so vom Baum runter, dem Tier ins Genick springen und den Hals umdrehen, bis es zu quieken aufhört? Oh, ich bin beeindruckt. Scheiße. Allerdings. Mach mich nicht lächerlich. Muss ich das? Ich schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Zack. Voll eins in die Fresse. Nein, selbstverständlich schlug ich sie nicht. Hätte ich es tun sollen? Ich weiß nicht, wie andere Männer mit Frauen umgehen. Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, es zu wissen. Ich bin eher so ein Typ, was man Softie nannte früher. Sowas mögen Frauen nicht besonders, ich weiß. Trotzdem hat es mir noch nie etwas ausgemacht, das Geschirr abzuwaschen mit der Hand. Oder die Wäsche auf die Leine zu klammern. Und ich setze mich zum Pinkeln auch aufs Klo, ohne dabei etwas Unnatürliches zu empfinden. Alles Dinge, die ich mache, ohne mich dabei zu verstellen oder darüber nachdenken zu müssen. Mein Bruder hat sowas noch nie gemacht. Deshalb kleben die Frauen an ihm wie Fliegenschiss. Bei mir hat es immerhin als Erfüllungsgehilfe für zwei Kinderwünsche gereicht, freilich ohne Familienanschluss. Es war Langeweile, aus der die Kinder entstanden damals. Gab ja noch kein Facebook. Niemand konnte twittern. Man ging zusammen ins Kino, egal was lief, hielt sich im Dunkeln die Hände und wenn der Film endlich abgelaufen war, trennte man sich wieder. So entstanden neue Helden. Vielleicht waren die Kinder auch der Wunsch, mal was Richtiges zu machen. Vielleicht waren wir auch einfach nur gedankenlos dabei. Wenn die Leute anfangen, über das Kinderkriegen nachzudenken, hören sie sofort damit auf. Das ist so. Irgendwann gehen alle Kinder in den Wald und die Alten sitzen vorm Feuer und erzählen sich Märchen und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Ina mag keine Märchen. Plötzlich stellte sie alle meine unausgesprochenen Zugeständnisse an das Funktionieren unserer kinderlosen Beziehung auf den Prüfstand. Prüfungssituationen konnte ich noch nie ausstehen. Alles war verabredet, schon seit Tagen. Es gab kein Zurück. Aber wieso eine ganze Woche Urlaub? Natürlich Urlaub, wie denn sonst? Dafür bekommt man keine Freistellung für die Jagd. Aber gleich eine ganze Woche? Ja, es kann doch sein, dass wir nächtelang warten, bis uns ein Tier vors Gewehr läuft. Verstehe das nicht. Deine Tochter ist Vegetarierin und du... Ja und, was hat das jetzt mit mir zu tun? Weiß ich auch nicht. Aber ich verstehe nicht, was du willst. Jagen. Wir jagen auf den Hallalin! Es dröhnt das Horn, das Wildes flieht! Zum Hallalin, rass es davon, ich tränk es nieder, keinen komm! Klar wollen Männer jagen. Immer. Jäger, Sammler. Urformen menschlicher Prädestination, die an mir über die Jahrtausende genetischen Grobschliffs abhanden gekommen waren. Ich bin Stubenhocker schon immer. Es ist keine Haltungsfrage, es bereitet mir auch keine Unruhe, keinen Rechtfertigungszwang. Ich weiß, dass mich viele insgeheim beneiden, auch wenn es niemand zugeben will. Stubenhocker sind total suspekt. Man muss immer in Bewegung sein, flexibel. Die Veränderung als alleinige Konstante, das Glück ist ein Nomade. Ich kann das Glück aushalten, ohne herumziehen zu müssen. Ich muss das Glück nicht finden. Ich kann darauf warten, ganz still, untätig, ohne daran denken zu müssen. Ich weiß, dass mein Glück langweilig ist. Ich langweile mich gern. Als Kind war es mir eine Quälerei. Die Langeweile wollte nicht aufhören. Heute passiert mir nichts Besseres, als mich zu langweilen. Die Idee, ein langweiliges Sachbuch über die Langeweile zu schreiben, scheitert letztlich daran, dass es mich langweilen würde, ein Sachbuch über die Langeweile zu schreiben. Lieber langweile ich mich allein. Ich bin kein Missionar. Das Glück der Langeweile ist nicht teilbar. Sobald jemand dazukommt, ist die Langeweile unterbrochen. Man kann sich natürlich auch mit einem anderen Menschen langweilen. Aber diese Langeweile hat immer etwas Unerträgliches, Unbefriedigendes, Beunruhigendes. Die Langeweile kann man nur für sich allein finden. Insofern kann man sie auch niemandem glaubhaft vermitteln. Das ist schade. Es mangelt ihr einfach an Attraktivität. Und der Versuch, die Langeweile attraktiv erscheinen zu lassen, verfehlt sie in ihrem Wesen. Irgendwann legte ich meine Unentschlossenheit beiseite und rief den Jäger an. Gut, kommen Sie her, bei Vollmond. Der Mond war nur vage mit seinen wolkenverhangenen Umrissen zu erkennen, dessen Ränder aufgeweicht, verschwommen. Nie hatte ich beim Anblick des Vollmondes daran gedacht, auf die Jagd zu gehen. Nie war mir in der Stadt der Mond so hell erschienen wie hier, draußen im Wald, wenn er sich zwischen den Wolken zeigte. In der Stadt war er ein Licht von vielen. Ich blick dich an, du sagst nichts. Du blickst mich an und fragst nichts. Vielleicht bist du ein kalter Stein. Ich ahn, so nah kann Ferne sein. Niemals werde ich dich erreichen und dein Geheimnis nie begreifen. Ich spüre auf mir dein Gewicht. Es blendet mich dein kaltes Licht. Ist alles flüchtig um uns her, die Zeit, der Raum, der Klang? Ist alles neu? Das, was entsteht, zerfällt, so wie Gesang. Vergehen die Stunden Nacht um Nacht, bin schlaflos, blind getrieben, bin süchtig. Ich such, was mich lenkt, in Sternenstaub geschrieben. Verklingt Gesang kometengleich, erstrahlen wir im Himmel. Ist Ewigkeit ein Augenblick, auf Erden Lichtgewimmel. Verdreckt die Nacht elektrisch Licht, die Bahn der Satelliten. Der Werbung Neon blendet mich, die Masse Eremiten. Ein jeder sucht stets seine Bahn in Licht und hellem Schein. Such ich von dir den Schatten nur, will Mond, will süchtig sein. Es gibt nichts Ungefährlicheres, als auf die Jagd zu gehen. Sie wollen auf die Jagd? Ja, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Sie starrte mich an wie einen Serienhelden, der dem Vorabendprogramm einer öffentlich-rechtlichen Anstalt entlaufen war. Komischerweise kam ich mir in diesem Augenblick genauso vor. Ich hatte mich von einem Jagdausstatter einkleiden lassen. Wirklich nichts an mir war also ungewöhnlich, eigentlich. Hinter ihr an der Wand röhrten still die Trophäen vergangener Jagden. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Eine Woche. Waren Sie hier schon mal auf der Jagd gewesen? Ich? Nein. Hier war ich noch nicht auf der Jagd. Hier? Etwas hielt mich ab, Sie darüber aufzuklären, dass ich noch nie auf der Jagd war. Vielleicht war es der Anblick der Trophäen in Ihrem Rücken, was mich einschüchterte. Was ging es Sie überhaupt an? Unsere Wälder werden Ihnen gefallen. Hier, der Schlüssel fürs Haus. Sie werden sich zurechtfinden. Vielen Dank. Weidmanns Heil, sagte sie noch und reichte mir wie verabredet den Schlüssel für das Haus. Weidmanns Dank, antwortete ich und tippte mir dabei mit dem Finger lässig an die Hutkrempe. Dann stand ich wieder auf der Straße. Allein. Es war dunkel. Still. Irgendwo bellte ein Hund. Immer bellt irgendwo ein Hund. Das ist so. Sonst nichts. Still. Die Straße nur schwach beleuchtet. Ich ging hinüber zu dem Haus auf der anderen Straßenseite. Ich ging um das Haus herum, da der Eingang sich auf der Rückseite befand, so dass ich Mühe hatte, in der Dunkelheit das Schlüsselloch zu finden. Ich hatte die Taschenlampe vergessen einzupacken. Ich wollte ja keine Tiere verschrecken. Das Haus gehörte jenen Bekannten, von denen ich die Telefonnummer des Jägers bekommen hatte. Sie selbst kamen nur selten, nur an den Wochenenden in ihr Haus. Wilde Tiere wie Löwen, Tiger, Hyänen, Leoparden, Bären, Wölfe können nur den Bewohnern der Gegenden, wo sie sich befinden, und Reisenden, welche dorthin sich begeben, gefährlich sein. Wilde Schweine, wie sie bei uns vorkommen, sind in der Regel nur den Jägern gefährlich, welche auf sie losgehen. Aber wilde oder wild gewordene Stiere, wild gewordene Pferde, wild oder zornig gewordene Hunde, Katzen, Hahnen und andere Tiere können bei den ruhigsten, ihren gewöhnlichsten Gang fortsetzenden Menschen das größte Unglück anrichten. Unter den zur Verteidigung gegen wilde Tiere oder womöglich auch zur Vertilgung derselben angewandten Waffen sind Feuergewehre allerdings die sichersten und wirksamsten, besonders für diejenigen, welche gut damit umzugehen wissen. Am besten darunter sind die doppelläufigen Gewehre, denn wenn bei ihnen auch der erste Schuss nicht trifft, so braucht man doch nicht erst wieder zu laden, um den zweiten zu tun. Dass unsere Wälder jetzt so frei von wilden Tieren sind, verdanken wir größtenteils der Erfindung des Schießpulvers und des Feuergewehrs. Konversationslexikon für alle Stände, Leipzig und Stuttgart, 1834. Der Jäger hatte mich durch das Visier seines Gewehrs blicken lassen. Ich konnte im Visier des Gewehrs nichts erkennen. Nichts vergrößerte sich mir oder stellte sich deutlicher dar. Alles verschwommen und dunkel. Ein Schuss steckte im Gewehr, mehr nicht. Ein Schuss. Ging der daneben, war die Jagd beendet. Sie dürfen nicht ungeduldig sein. Scheiße kalt heute Nacht. Noch einen Schluck? Bestimmt regnet's bald. Schöner Mist. Dann können wir hier abhauen. Mit Ungeduld erreicht man nichts. Das spüren die. Das wittern die, die Ungeduld. Bin ich nicht. Bin ich überhaupt nicht. Ich war nicht ungeduldig. Was mich unruhig machte, war seine Unruhe. Die Ungeduld, mit der er hier saß und darauf wartete, dass uns etwas vors Gewehr laufen würde. Was wir beide, eher so wenig wie ich, für diese Nacht nicht wirklich erwarteten. Man kann drauf warten, ja. Wenn man drauf wartet, dann kommt sowieso nichts. Das dauert Tage. Manchmal geht's auch ganz schnell um. Es gibt keine Regel, das ist die einzige Regel. Das ist eben die Natur, dass nichts geregelt ist. Alles hier ist wild. Das Wild lässt sich eindämmen, vernichten, ja, aber nicht regeln. Der Mensch kann nicht mehr ohne Regeln funktionieren. Er hat alles Wilde in sich unterdrückt, abgeregelt. Wer sich nicht an Regeln hält, wird erschossen, bumm. Da wird der Mensch zum Tier, ist doch so. Sie schießen auf Menschen? Was mache ich? Sie meinen, Sie schießen auch auf Menschen? In der Regel schon, klar. Alles, was mir vor die Flinte kommt. Mann, was denken Sie denn? Sind Sie bekloppt? Was wollen Sie denn hier eigentlich? Ich? Na, ist außer uns noch jemand hier? Sollten wir nicht einfach nur ein bisschen leiser sein oder gar nicht mehr sprechen? Ich hatte lange auf den Jäger warten müssen. Fast dachte ich schon, wäre ich umsonst gekommen. Als ich das Haus eingeheizt und es mir dort etwas zurechtgemacht hatte, rief ich ihn an. Sein Telefon war abgeschaltet. Ich schickte ihm eine Kurzmitteilung. Bin hier. Er reagierte nicht. Ich sah aus dem Fenster über die Straße in das Haus gegenüber, wie sich die Schatten hinter Gardinen bewegten. Ich selbst hatte keine Gardinen, die ich vorziehen konnte. Es machte mir nichts aus. Niemand schien hier im Ort um die Nachtzeit noch unterwegs, um vor den Häusern der Nachbarn stehen zu bleiben und in die erleuchteten Fenster zu blicken. Es ist mir egal. Du kannst jagen, solange du willst. Es ist deine Entscheidung. Was hat das mit mir zu tun? Das ist doch die Frage, die ich nicht zu stellen brauche. Es hat nichts mit mir zu tun. Du nickst? Wunderbar. Niemand geht zufällig auf die Jagd. Warum kannst du mich nicht einfach gehen lassen? Du wirst nicht wiederkommen, ich spüre es. Ina, wie oft sind wir mit dem Flugzeug geflogen? Wie oft? Und jedes Mal hast du es gespürt, dass wir abstürzen werden. Jedes Mal. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich war als ein Fremder hierher gekommen, um in den umliegenden Wäldern auf die Jagd zu gehen. Ich versuchte mir vorzustellen, ob das vielleicht eine Nachricht war, die es wert war, im Ort verbreitet zu werden. Fremde, so hatten mir meine Bekannten erzählt, waren hier im Dorf selten, eher ungewöhnlich. Ich wusste nicht, wo im Ort ich nach dem Jäger suchen sollte, wo er wohnte. Ich könnte, überlegte ich, die Nachbarin von gegenüber fragen. Bestimmt dachte ich, könnte sie mir weiterhelfen. Ich unterließ es. Ich wollte sie nicht damit behelligen, es ging sie nichts an. Er würde kommen und sich bei mir melden. Irgendwann klopfte es an der Tür. Die Nachbarin vom Haus gegenüber, die Schlüsselfrau, ein Tablett in der Hand. Ich habe uns was zum Abendbrot mitgebracht. Bevor ich reagieren konnte, war sie an mir vorbei durch die Diele in der Küche verschwunden, während ich die Tür hinter ihr schloss. Als ich in die Küche kam, breitete sie bereits auf dem Tisch alles für mich aus, nahm sich, ohne danach suchen zu müssen, aus den Schränken, was sie an Geschirr benötigte, und setzte sich, als alles zurechtgemacht war, auf einen Stuhl und sah mich auffordernd an, der ich in der Tür stehen geblieben war und ihr Tun schweigend beobachtete. Setzen Sie sich. Greifen Sie zu. Zieren Sie sich nicht. Sie klopfte mir, kaum hatte ich mich hingesetzt, als wolle sie mich ermutigen, auf die Schulter. Ich habe uns ein Likörchen mitgebracht, selbst gebrannt. Möchten Sie einen Schluck? Ohne eine Antwort abzuwarten, stellte sie zwei Likörgläser auf den Tisch und goss sie voll. Quitte. Mögen Sie Quitte? Keine Ahnung. Was ist das? Probieren Sie. Hier, Prost. Marion. Was? Ich heiße Marion. Sie schien es wirklich eilig zu haben. Sebastian. Toll. Das haben Sie extra geübt? Ja. Wirklich toll. Das kann hier keiner. Von den Jägern hier kann das keiner. Prost. Prost. Und? Wie ist er? Der Likör, meine ich. Ach so. Naja, ziemlich süß. Quitte. Quitte, sagte sie und füllte unsere Gläser nach. Zum Wohl. Dieser Geruch, das macht mich ganz kirre. Hast du schon mal Quitte gerochen? Noch nie. Der Geruch macht mich verrückt. Ich könnte in Quitte baden. Tatsächlich. Ich beobachtete sie einen Moment zu lange. Ich mache uns mal eine Kerze an. Ist gemütlicher irgendwie. Findest du nicht? Ohne eine Antwort abzuwarten, richtete sie das angekündigte Arrangement auf dem Tisch zwischen uns ein. Sie scheinen sich hier ja wirklich gut auszukennen. Ich bin hier geboren. Hier in dem Haus? Nein, natürlich nicht in dem Haus. Im Dorf, meine ich. Aber deshalb kennt man sich doch nicht in den Küchen anderer Leute so gut aus. Wieso? Eine Küche sieht doch immer aus wie eine Küche, oder etwa nicht? Ich kenne mich nicht mal in meiner eigenen Küche aus. Aber deine Frau, vermute ich mal. Meine Frau? Ich gehöre nicht zu den Männern, die für ihr Leben gern kochen. Ich finde nicht mal das Salz in der Küche. Ein Mann will bekocht werden, das ist doch klar. Naja, ich kenne nur Männer, die gern kochen. Männer? Ja. Und die kochen? Ja, für ihr Leben gern. Ja, Die Köche im Fernsehen sind ja auch Männer. Warum eigentlich nicht? Ist hier anders als in der Stadt, anders als im Fernsehen. Anderes Leben. Ich gieße uns noch ein Likör ein, ja? Quitte. Oder möchtest du vielleicht ein Bier? Ja. Aber ich weiß nicht, ob welches hier ist. Kaum meine Bedenken ausgesprochen, hatte sie mir schon eins hingestellt. Das kühle Bier tat mir gut. Ich spürte, wie sich die Prozente des Likörs allmählich in meinem Kopf summierten. Lebst du allein hier draußen? Allein? Nee, mit meinem Kind und die Eltern. Kein Mann? Sie machte mit der Hand eine wegwerfende Bewegung, für die es kein entsprechendes Geräusch gibt. Aber deine Eltern, finden die das nicht komisch, wenn du bei mir hier drüben in der Küche sitzt? Warum? Ich weiß nicht. Ich dachte nur, dass sie es komisch finden könnten. Wir reden doch nur und trinken etwas Quittenlikör. Das ist richtig. Du warst noch nie jagen, stimmt's? Ihre Frage kam unvermittelt. War mir sofort klar. Ist egal. Woran hast du das erkannt? Ich habe es förmlich gerochen. Du riechst nicht nur wie einer, der noch nie jagen war, sondern du riechst wie einer, der eigentlich gar nicht jagen will. Wie rieche ich denn? Du riechst wie... Sie kam mit ihrem Gesicht dicht an meins heran und begann mit geschlossenen Augen, ohne mich dabei zu berühren, an mir zu riechen, wobei sie an meinem Hals anfing und über die Achseln abwärts an mir herunterroch. Ich spürte, wie mein Blutkreislauf einige Gänge höher schaltete. Und? Fragte ich, nachdem sie sich mit einem zufriedenen Lächeln zurücksetzte. Wie rieche ich? Quitte. Das macht der Likör. Sicher. Was sagt deine Frau dazu? Dass ich hier Quitte trinke. Dass du jagen willst. Sie war irritiert. Ach. Sie versteht es nicht. Wie hast du es ihr erklärt? Schlecht. Ich glaube, sie hat es wirklich nicht verstanden. Mir musst du es nicht erklären. Erklär's mir. Sie schenkte mir ein weiteres Glas nach und lachte. Aber Großmutter, warum hast du so große Zähne? Ach, lass an deiner Frucht mich laben, direkt gepresst, frisch aus dem Garten. Der Quitte Fleisch so zart im Mund, zerläuft der Saft die Lippen wund vom süßen Quell der reifen Quitte. Und fürchte nicht die Lebensmitte, wir laben uns am Augenblick, berauscht, betört, erregt vom Gift der Quitteduft. So quitteweich, es glänzt dein Fleisch so überreif. Zerspritzt das Gift der Frucht, ach Quitte, ist alles irre, alles Quitte. Quitte, Quitte, Quitte. Als ich aufwachte, fühlte mein Kopf sich an, als hätte mir jemand Feldsteine in den Schädel gelegt. Mit jeder Bewegung rollten sie darin herum und schlugen mit voller Wucht gegeneinander. Quitte, hämmerte es im Kopf. Quitte. Mein Mund verklebt und die Zunge, mit der ich nach meinen Lippen tastete, pelzig und schwer. Die Zunge ein vollgepisster Läufer. Es war Tag. Grau, trübe. Jetzt erst spürte ich, dass ich halb ausgezogen im Bett lag. Meine Sachen überall im Zimmer herumgeworfen, als hätte sich jemand extra die Mühe gemacht, sie zu verteilen. Mein Körper schien unversehrt, aber das hatte nichts zu bedeuten. Aus dem Nebenzimmer kamen Geräusche, das Klappern von Geschirr. Jetzt erst sah ich das Kind an meinem Bett stehen, das mich anstarrte, als wäre ich ausgestopft, ein zur Besichtigung freigegebenes Tier. Hi, ich bin Basti und du? Ich weiß nicht, ob es irgendein Wort von dem, was ich sprechen wollte, verstehen konnte. Jedenfalls drehte es sich ohne zu antworten weg und lief aus dem Zimmer. Jetzt erst bemerkte ich ein älteres Paar, das durch die Fensterscheiben hereinsah und, als ich es bemerkte, ohne eine Reaktion zu zeigen, weiterging. Ich war hier auf dem Dorf. Wahrscheinlich wusste das Dorf jetzt schon mehr, als ich zäh, aber stetig zu erinnern versuchte. Ein Auto bremste vor dem Haus. Der Motor wurde ausgeschaltet. Eine Tür zugeschlagen. Schritte. Ina. Das waren Inas Schritte. Ich erkannte ihre Schritte überm Kies. die mir wie Nadelstiche mit jedem Schritt ins Hirn stachen. Was wollte sie hier? Was hatte das zu bedeuten? Sie würde mir eine Szene machen. Sie würde... Sie klopfte an die Tür. Ich wartete. Sie klopfte nochmal. Nichts passierte. Basti, bist du da drin? Die Stimme. Das war nicht Ina. Die Stimme meines Bruders. Nein, schrie ich. Nein, ich bin nicht hier. Jetzt lass den Scheiß und mach die Tür auf. Was willst du denn hier? Mach die verdammte Tür auf. Ich hab keine Zeit. Na, was willst du denn hier, wenn du keine Zeit hast? Das ist die totale Zeitverschwendung. Ich zähle bis drei. Ich öffnete. In der Tür stand tatsächlich mein Bruder. Mit einem Schlag war ich hellwach, stocknüchtern. Er stand da nicht allein. Um ihn herum, schweigend, mit vorwurfsvollem Blick, eine Meute Tiere. Hirsche, Wildschweine, Hasen und im Arm dieses Reh. Dieses Stück Fleisch, das ich angefahren hatte. Was machst du denn für eine Scheiße? Ich, wieso? Du kannst doch nicht immer abhauen, einfach so. Hat Ina dich angerufen? Hat sie dich hergeschickt? Woher weißt du, dass ich hier bin? Er hielt mir das tote Tier entgegen. Lächelnd. Hast du das überfahren? Ich? Pass auf, Kleiner, ich hab nicht viel Zeit. Wir hauen uns das jetzt hier in die Pfanne. In der Zwischenzeit packst du deinen Krempel zusammen und dann verschwinden wir. Nein. Wo ist die Küche? Ich komme nicht mit, ich komme nicht mit. Wo ist die Küche? Hier. In der Küchentür stand Marion, meine Quitte. Bezaubernd schön wie ein Fliegenschiss. Ohne noch eine Frage zu fragen, wandte mein Bruder sich von mir ab, ließ mich stehen zwischen all den Viechern, die sich inzwischen im ganzen Haus verteilten, als wäre das hier eine Arche vor dem drohenden Untergang, und verschwand mit dem toten Tier in seinem Arm in der Küche mit Mario. Wir haben alles richtig gemacht. Ich ging zurück in mein Zimmer, legte mich auf das Bett, starrte an die Decke und versuchte nichts zu denken, nichts zu verstehen. Wir haben alles richtig gemacht. Nur schlafen. Aus der Küche dröhnte die Stimme meines Bruders und das helle, quittige Lachen Marions zwischen klapperndem Geschirr und zischendem Fett in der Pfanne. Irgendein Tier stand am Bett, schnüffelte an mir herum, zog mir seine Zunge durchs Gesicht. Es war mir egal. Mein Kopf dröhnte, hämmerte. Wir haben alles richtig gemacht. Dann sank der Feldstein zurück ins Kissen. Bumm. Als ich wieder wach wurde, saß ich auf dem Hochstand. Allein. Kein Jäger neben mir. Nur ich allein. Wald. Vollmond. Es war lange her, dass ich mich erinnern konnte, mich daran zu erinnern, dass ich so betrunken war, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Aber ich war jetzt nicht betrunken. Ich war nur eingeschlafen. Und saß stocknüchtern mitten in einer geräuschlosen Nacht im Wald auf einem Hochstand. Scheiße. Immer noch waren keine Russen aus dem Unterholz aufgetaucht, um mich spurlos verschwinden zu lassen. Es passiva, tovarisch, davai, davai, dosvidania. Ich hasse Märchen. Zum Jagen auf den Hallali! Es dröhnt das Horn, das Wildes flieht! Zum Hallali, rasest davon, ich trenke es nieder, keinen komm! Die Jagd, das ahnte ich, ist auch eine Spielart der Langeweile, die vorgibt, etwas Aufregendes, Spannendes zu sein, weil sie einen auf etwas warten lässt, was einen für die Zeit der Langeweile entschädigt, in dem Moment, in dem das eintritt, worauf man gewartet hat. Und dieses Warten auf etwas, das ist es eigentlich, was die Langeweile nicht zum Selbstzweck werden lässt und dieses Warten unerträglich macht. Die längste Zeit des Jagens ist eine Übung im Warten. Und das ist etwas, was man mit dem Abenteuerjagen nur selten verbindet. Die Freuden der Jagd. Warten. Niemand, der an die Jagd denkt, denkt an das Warten müssen. An dieses manchmal stundenlange Passivsein, ähnlich einem Fußballspiel. Es gibt wenig, was unsinniger und ermüdender ist, als zuzusehen, wie Fußballer versuchen, ein Tor zu schießen. Aber die Entschädigung für dieses ungeduldige Warten, das Tor, wenn es dann endlich fällt, der geglückte Schuss, entspricht jenem Moment der Jagd, wenn das Wild aus dem Dickicht der Dunkelheit hervortritt und mit einem gezielten Schuss erlegt wird und das Stadion in einem kollektiven Aufschrei in Jubel ausbricht. Jetzt tritt das Schwein aus dem Unterholz, wendet sich mal an den Baum, der Jäger legt an, das Schwein schlägt, ein Haken verschwindet hinter einer Hecke, noch hat es nichts bemerkt, ist ganz auf seine Trüffel konzentriert, da tritt es hinter der Hecke wieder hervor, der Jäger nimmt es ins Visier, legt an, schießt und Tor! Diese Stille. Verdammt still. Völlig. Eins sein. Still sein. Spurlos. Kein Zeichen, keine Nachricht. Nichts. Nur der Mond. Alte Fratze. Hochstand. Hörspiel von Steffen Thiemann. Es spielten der Mann Rudolf Krause, Jäger Joachim Nimtz, Ina Bibiana Beglau, die Frau Nina Petri, Bruder Martin Reik. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton André Lühr, Technik Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Thomas Wolferts, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.